Damals sagte der Herr zu mir: Haue dir zwei Steintafeln zurecht wie die ersten und steig zu mir auf den Berg herauf. Fertige dir auch eine hölzerne Lade an. Ich will dann auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, welche du zertrümmert hast. Dann sollst du sie in die Lade legen. So fertigte ich denn eine Lade von Akazienholz an, hieb zwei Steintafeln wie die ersten zurecht und stieg mit den beiden Tafeln in der Hand auf den Berg hinauf. Da schrieb er auf die Tafeln in derselben Schrift wie das erste Mal die 10 Gebote, die der Herr am Tage der Versammlung auf dem Berge aus dem Feuer heraus euch zugerufen hatte, und übergab mir die Tafeln. Als ich dann umgekehrt und vom Berge wieder hinabgestiegen war, legte ich die Tafeln in die Lade, die ich angefertigt hatte. Dort sind sie geblieben, wie der Herr mir geboten hatte. Die Israeliten aber brachen von Berot Bene Jaakan nach Mosera auf. Dort starb Aaron und wurde dort begraben, und sein Sohn Eleasar trat als Priester an seine Stelle. Von da zogen sie nach Gutgota weiter und von Gutgota nach Jotba, einem reich bewässerten Landstriche. Damals sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn zu tragen und als seine Diener vor ihm zu stehen und in seinem Namen zu segnen, wie es bis auf den heutigen Tag geschieht. Darum haben die Leviten kein Erbteil und kein Besitztum erhalten wie ihre Brüder. Der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr, dein Gott, ihnen zugesagt hat. Als ich aber auf dem Berge ebenso lange wie das erste Mal 40 Tage und 40 Nächte geblieben war, erhörte der Herr mich auch dieses Mal. Der Herr wollte dich nicht verderben und befahl mir: Mach dich auf den Weg und brich an der Spitze des Volkes auf, damit sie ans Ziel kommen und das Land in Besitz nehmen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern eidlich versprochen habe. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Doch nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und immer da auf seinen Wegen wandelst und dass du ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst, indem du die Gebote und Satzungen des Herrn, die ich dir heute gebiete, zu deinem eigenen Wohlergehen beobachtest. Bedenke wohl, dem Herrn, deinen Gott, gehört der Himmel, und zwar bis zum obersten Himmel hin, die Erde und alles, was auf ihr ist. Und doch hat der Herr sich nur deinen Vätern in Liebe zugewandt und hat euch, die Nachkommen jener aus allen Völkern, auserwählt, wie es an diesem Tage offenbar ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und seid nicht länger halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, gewaltige und furchtbare Gott, der keine Person ansieht und sich nicht bestechen lässt, der den Waisen und Witwen Recht schafft und den Fremdling lieb hat, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Darum sollt auch ihr den Fremdling lieben, denn ihr seid selbst Fremdlinge im Lande Ägypten gewesen. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhangen und nur bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der an dir jene großen und wunderbaren Taten vollführt hat, die du mit eigenen Augen gesehen hast. 70 Seelen an Zahl sind einst deine Väter nach Ägypten hinabgezogen. Aber jetzt hat der Herr, dein Gott, dich so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. So liebe denn den Herrn, deinen Gott, und beobachte alle Zeit, was er beobachtet wissen will, seine Satzungen, seine Verordnungen und Gebote. Und erkennet heute, denn nicht zu euren Kindern rede ich, welche die Strafgerichte des Herrn, eures Gottes, nicht miterlebt und seine große Macht nicht gesehen haben, seine starke Hand und seinen hocherhobenen Arm, seine Wunderzeichen und seine Taten, die er in Ägypten am Pharao, dem Könige von Ägypten und an seinem ganzen Lande vollführt hat, Und was er der Heeresmacht der Ägypter, ihren Rossen und Kriegswagen hat widerfahren lassen, über die er die Wasser des Schilfmeeres hinströmen ließ, als sie euch verfolgten. Und die der Herr so bis auf den heutigen Tag vernichtet hat. Und was er sodann an euch in der Wüste bis zu eurer Ankunft an diesem Orte vollbracht hat. Und was er an Datan und Abiram, den Söhnen des Rubeniten Eliab, getan hat. Wie da die Erde ihren Mund auftat und sie samt ihren Familien und ihren Zelten und dem ganzen Bestande, der zu ihnen gehörte, inmitten aller Israeliten verschlang. Sondern zu euch rede ich, die ihr mit eigenen Augen all die großen Taten gesehen habt, die der Herr vollführt hat. So beobachtet denn das ganze Gesetz, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark seiet und dazu kommet, das Land in Besitz zu nehmen, in das ihr hinüberzieht, um es zu erobern, und damit ihr lange in dem Lande wohnen bleibet, dessen Verleihung der Herr euren Vätern und ihren Nachkommen zugeschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn das Land, in das du einziehst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht so wie das Land Ägypten, aus dem ihr ausgezogen seid, wo du die Saat, die du gesät hattest, wie einen Gemüsegarten durch Schöpfräder mit den Füßen bewässern musstest. Sondern das Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, das vom Regen des Himmels getränkt wird. Ein Land, für das der Herr, dein Gott, Sorge trägt und auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, beständig gerichtet sind, vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr also den Geboten, die ich euch heute zur Pflicht mache, getreulich nachkommt, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient, so werde ich eurem Lande zur rechten Zeit Regen geben. Frühregen und Spätregen, damit du dein Getreide, deinen Most und dein Öl einbringen kannst. Auch werde ich auf deinen Feldern Futter für dein Vieh wachsen lassen, so dass du zu essen hast und satt wirst. Hütet euch wohl, dass euer Herz sich nicht betören lasse und ihr abfallet und anderen Göttern dienet und sie anbetet. Sonst wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen, und er wird den Himmel verschließen, so dass kein Regen mehr fällt und der Erdboden keinen Ertrag mehr gibt und ihr schnell aus dem schönen Lande verschwindet, das der Herr euch geben will. Lasst also diese meine Worte Eingang in euer Herz finden und euch ganz durchdringen. Bindet sie euch als ein Gedenkzeichen auf die Hand und tragt sie als Stirnbänder zwischen den Augen. Lehrt sie auch eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn ihr zu Hause sitzt oder auf der Wanderung begriffen seid, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Und schreibt sie auf die Pfosten eurer Häuser und an eure Tore, damit ihr und eure Kinder in dem Lande, dessen Verleihung der Herr euren Vätern zugeschworen hat, so lange wohnen bleibet, wie der Himmel über der Erde steht. Denn wenn ihr dieses ganze Gesetz, dessen Beobachtung ich euch heute gebiete, gewissenhaft beobachtet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, alle Zeit auf seinen Wegen wandelt und ihm anhangt, so wird der Herr alle diese Völkerschaften vor euch her ausrotten, und ihr werdet Völkerschaften aus ihrem Besitz verdrängen, die größer und stärker sind als ihr. Das ganze Gebiet, das eure Fußsohle betreten wird, soll euer Eigentum werden. Von der Wüste bis an den Libanon, von dem Strome, vom Euphratstrome bis an das Meer im Westen soll euer Gebiet reichen. Niemand soll euch gegenüber standhalten können. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr, euer Gott, über das ganze Land verbreiten, das ihr betreten werdet, wie er es euch zugesagt hat. Seht, ich lege euch heute Segen und Fluch zur Wahl vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Aber den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Wege, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzugehen, von denen ihr vorher nichts gewusst habt. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land gebracht hat, in das du jetzt einziehst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen auf dem Berge Sarizim und den Fluch auf dem Berge Ebal erteilen. Diese liegen bekanntlich jenseits des Jordans, westlich von der nach Sonnenuntergang führenden Straße, im Lande der Kanaanäer, die in der Jordanebene wohnen, Gilgal gegenüber, bei dem Terebintenhain von More. Denn ihr seid im Begriff, den Jordan zu überschreiten, um in den Besitz des Landes zu gelangen, das der Herr, euer Gott, euch geben will. Wenn ihr es dann besetzt habt und darin wohnt, so seid auf die Beobachtung aller Satzungen und Verordnungen bedacht, die ich euch heute vorlege. Dies sind die Satzungen und Verordnungen, die ihr in dem Lande, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch zum Besitz gegeben hat, allezeit beobachten sollt, solange ihr auf dem Erdboden lebt. Ihr sollt alle die Städten von Grund aus zerstören, an denen die Völkerschaften, die ihr aus ihrem Besitz verdrängen werdet, ihre Götter verehrt haben, auf den hohen Bergen wie auf den Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baume. Ihr sollt also ihre Altäre niederreißen und ihre Mahlsteine zertrümmern, ihre Götzenbäume mit Feuer verbrennen, ihre Götterbilder zerschlagen und ihren Namen von den betreffenden Städten verschwinden lassen. Mit dem Herrn, eurem Gott, dürft ihr es nicht so halten wie diese Völker mit ihren Göttern. Vielmehr nur die eine Stätte, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stammesgebieten erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen und dort Wohnung zu nehmen, die sollt ihr aufsuchen und euch dorthin begeben. Und dorthin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und die Hebopfer, die ihr darbringt, eure Gelübdeopfer und freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und eures Kleinviehs bringen. Dort sollt ihr auch eure Opfermahlzeiten vor dem Herrn, eurem Gott, halten, ihr und eure Familien, und euch der Freude über alles das hingeben, was ihr mit eurer Arbeit erworben habt und womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft es künftig nicht mehr so machen, wie wir es heutigen Tags hier ein jeder ganz nach seinem Belieben zu tun pflegen. Denn bis jetzt seid ihr noch nicht zum ruhigen Besitz des Erbteils gekommen, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Wenn ihr aber über den Jordan gezogen seid und in dem Lande wohnt, das der Herr, euer Gott, euch als Erbbesitz verleihen will, und wenn er euch Ruhe vor all euren Feinden ringsum verschafft hat, so dass ihr in Sicherheit wohnt, dann sollt ihr an die Stätte, die der Herr, euer Gott, zur Wohnung für seinen Namen erwählen wird, alles das bringen, was ich euch gebiete. Eure Brand- und Schlachtopfer, eure Zehnten und die Hebopfer, die ihr darbringt, und all eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Dort sollt ihr auch vor dem Herrn, eurem Gott, fröhlich sein, ihr und eure Söhne und Töchter, eure Knechte und Mägde, sowie die Leviten, die in euren Ortschaften wohnen, denn sie haben keinen eigenen Landbesitz und kein Erbteil gleich euch. Hüte dich wohl, deine Brandopfer an jedem beliebigen Orte, den du dir ersehen wirst, darzubringen. Vielmehr sollst du nur an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stammesgebiete erwählen wird, deine Brandopfer darbringen und dort alles das verrichten, was ich dir gebiete. Doch darfst du in all deinen Wohnorten ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen, je nachdem der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Der Reine wie der Unreine dürfen davon essen, wie von einer Gazelle oder von einem Hirsche. Nur das Blut dürft ihr nicht genießen. Auf die Erde müsst ihr es wie Wasser schütten. Du darfst nicht in deinen Wohnorten den Zehnten deines Getreides und Mostes und Öls verzehren. Auch nicht die Erstgeburten deiner Rinder und deines Kleinviehs und keins von deinen Gelübdeopfern, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben und die Hebeopfer, die du darbringen wirst. Sondern vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du sie an der Stätte verzehren, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, sowie die Leviten, die in deinen Wohnorten leben, und sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, all dessen freuen, was du mit deiner Arbeit erworben hast. Hüte dich, die Leviten unbeachtet zu lassen, solange du in deinem Lande lebst. Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er dir zugesagt hat, und du dann denkst, ich möchte wohl Fleisch essen, weil du Verlangen nach Fleisch trägst, so magst du ganz nach Herzenslust Fleisch essen. Wenn in diesem Fall die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen, zu weit von dir entfernt ist, so schlachte von deinen Rindern und deinem Kleinvieh, die der Herr dir gegeben hat, wie ich dir geboten habe, und iss davon in deinen Wohnorten ganz nach Herzenslust. Jedoch sollst du es so essen, wie Fleisch von der Gazelle und vom Hirsch gegessen wird. Der Reine wie der Unreine dürfen davon ohne Unterschied essen. Nur halte daran fest, kein Blut zu genießen, denn das Blut ist der Sitz des Lebens, und du darfst das Leben nicht zugleich mit dem Fleische essen. Du darfst es nicht genießen, schütte es vielmehr wie Wasser auf die Erde. Du darfst es nicht genießen, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe, wenn du tust, was dem Herrn wohlgefällig ist. Jedoch die heiligen Gaben, die dir obliegen, und deine Gelübdeopfer sollst du nehmen und dich damit an die Stätte begeben, die der Herr sich erwählen wird, und sollst deine Brandopfer, das Fleisch und das Blut auf dem Altar des Herrn deines Gottes opfern, während das Blut deiner Schlachtopfer an den Altar des Herrn deines Gottes gegossen werden muss und das Fleisch von dir gegessen werden darf. Beachte und befolge alle diese Gebote, die ich dir zur Pflicht mache, damit es dir und deinen Kindern nach dir alle Zeit wohlgehe, wenn du tust, was in den Augen des Herrn deines Gottes gut und recht ist.